Heute mit Sven Veit vom Omen. H3 Club Night mit DJ Sven Veit. Welcome. From the days when house was built, we have been here. To the frontiers of the music world we came. Pushing back the boundaries, we have sought to make it dance. We are your servants, which we ever will remain. We are the soldiers of the underground, protectors of the faith. Our flight is one that never can be tamed. We do not seek your adoration, your respect is all we seek. For that respect, we have the movement to sustain. And though our names and faces change in time, our music will endure, and our simple task shall always be the same. That until the world is ended, till our walls come crashing down, the underground religion we will maintain. city. From the days when house was built, we have been here. We will maintain. We will maintain. Dann 20.32 Uhr HR3 Radioservice. Stadtverkehr Frankfurt, ein Hinweis für Besucher des Museumsuferfestes. Sämtliche Parkplätze sind belegt. Bitte benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel. Das Label Harthouse wird 100 Releases alt und dafür gibt's eine riesige Tour. Eine Station wird in Kassel sein und zwar am 7. September im Aufschwung Ost. Die HR3 Club Night ist live mit dabei. DJs und Live-Acts sind Good Groove, Pauli, Alter Ego, Der Dritte Raum, dann noch die Aufschwung Ost Residents, Pierre, Marky, Chi und Nico. Vorverkauf gibt's über Computer Ticket Service, CTS oder direkt beim Aufschwung Ost in Kassel. Also wie gesagt, am 7. September ab 21 Uhr im Aufschwung Ost live von dort. Danach kann man gleich noch zu einer After-Hour weiterfahren nach Hanau und zwar zur Give'em House Party mit Sven Feth, Mario De Bellis, Frank Lorber, Joe Jam, Pauli, Pussy Lover, Tony Rice und vielen anderen. Wieder mal die Party für den guten Zweck im Marmaris, im alten Rückinger Weg in Hanau. Give'em House Party mit Sven Feth und mit dem geht's jetzt auch hier weiter in der HR3 Club Night.

HR3 Club Night mit Sven Feit. HR3 Radioservice auf der A661 Oberursel-Egelsbach zwischen Bad Homburger Kreuz und Offenbacher Kreuz besteht keine Gefahr mehr durch ein entgegenkommendes Fahrzeug. Und zum Stadtverkehr Frankfurt ein Hinweis für Besucher des Museumsuferfestes: sämtliche Parkplätze sind belegt, bitte benutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel. We'll be right back. Thank you. Thank you. Fate. Lindsay. The Fat Jive. 22.30 Uhr, HR3 Radioservice. Wir haben keine Meldungen. Weiter geht's mit Sven Fate. I'm gonna be We'll be right back. 23 Uhr, HR3 Radioservice. Wir haben keine Meldungen. Club Night mit Sven Fitch. We'll be right back. 23.30 Uhr, HR3 Radioservice. Wir haben weiterhin keine Meldungen. of this world, eh? My wife is a very beautiful. She big, gorgeous woman. Very sexy. I know you like her, eh? How about this? I fix something up for you and her. No trick, no string. And I just watching, yeah? Listen, my friend. I am a very wealthy man. Das war's. HR3 Club Night mit Sven Veth. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend oder Sonntagmorgen. Und bis demnächst wieder. Tschüss. Playlist dieser HR3 Club Night gibt es ab Montag im Videotext von Hessen 3 auf Tafel 434 und im Internet in der HR3 Website www.hr-online.de. Die E-Mail-Adresse lautet clubnight@hr-online.de.